Es lohnt sich, bei der wunderlichen Tatsache, dass die bei Matthäus in einem geschlossenen Rahmen überlieferte Bergpredigt bei Lukas in verstreuten Bruchstücken untergebracht ist, noch etwas zu verweilen. Besonders der Leser, der als Neuling an das synoptische Problem herantritt, möge sich diese Erscheinung einmal recht überlegen. Wenn er mit der Mehrzahl der Kritiker der Meinung ist, Lukas könne unmöglich den Matthäus gekannt und die bei jenem überlieferte große Jesusrede so verhunzt haben, dann muss er bereit sein, das Rätsel, wie es möglich ist, dass die Bergpredigt bei Lukas so sehr zerstückelt an verschiedenen Stellen steht, auf andere Weise begreiflich zu machen. Willkür des Lukas wird er wohl nach allen diesbezüglichen Erörterungen kaum noch ernstlich als Erklärung gelten lassen, zumal wenn er noch Folgendes vernimmt. Bei Lukas sind einige Sprüche der Bergpredigt ganz unterdrückt. Ja, einzelne Teile der Matthäus-Bergpredigt haben bei Lukas eine eingreifende sachliche Änderung erfahren. Da bieten uns nun die Forscher, soweit sie Anhänger der Zwei-Quellen-Theorie sind, den scheinbar einzig möglichen Ausweg: Matthäus und Lukas haben beide, unabhängig voneinander, dieselbe Quelle, nämlich Q, abgeschrieben. Ist der Leser mit dieser Patentlösung zufrieden? Der zur Erörterung stehende Bergpredigtfall führt ihn ja mitten in die synoptische Praxis und fordert zu einer Beurteilung förmlich heraus. Kann Matthäus die Rede als Einheit, Lukas sie als zerstückelt vorgefunden haben, in derselben Quelle Q? Wir müssen eben, sagen uns die Kritiker, hinsichtlich der Quelle Q noch eine Voraussetzung gelten lassen. Wir müssen annehmen, dass Q in zwei voneinander sehr unterschiedlichen Formen existiert hat. Wie die Grundschrift G, so war also auch Q im Werden begriffen. Matthäus hat die eine Fassung von Q, also Q1, abgeschrieben. Lukas die andere Fassung, Q2, benutzt. Matthäus fand in seiner Vorlage die Bergpredigt als Einheit, Lukas dagegen fand in seinem Exemplar die große Rede zerstückelt vor. Damit ist Lukas von der Beschuldigung entlastet, unerhörte Willkür mit anerkannten Herrenworten getrieben zu haben. Befreit atmen die theologischen Kritiker auf. Ist es ihnen doch gelungen, wie sie meinen, ein unbehagliches Rätselfaktum mit Hilfe der flüssigen Quelle Q befriedigend zu erklären. Leider haben sich unsere Forscher wieder einmal an einer Erklärung schmerzlich verhoben, und der aufmerksame Leser hat auch sicher bereits die Oberflächlichkeit dieses Erklärungsversuches durchschaut. In Wahrheit ist ja das Rätsel als solches durchaus noch nicht erklärt. Es ist nur etwas zurückverschoben worden. Der Scharfsinn der Kritiker hat nur ausgereicht, die Schwierigkeit mechanisch von Punkt B nach Punkt A zu versetzen. Spätere Verfasser, Matthäus und Lukas, sind zwar entlastet worden, aber die Last selbst bleibt nicht nur in all ihrer Schwere bestehen, sondern wird auch sogleich mit unbekümmerter Selbstverständlichkeit auf andere Schultern gelegt. Denn der Sündenbock, der die Schuld an der Zerstückelung der Bergpredigt trägt, ist jetzt der Bearbeiter Q2 geworden. Oder tun wir auch dem Anonymus Q2 Unrecht? Ist auch er vielleicht gar nicht der Schuldige? Nein, versichern uns die Kritiker, auch Q2 hat die große Rede nicht auseinandergerissen. Die Sache erkläre sich vielmehr letzten Endes so, dass hierbei die Gemeindelegende am Werke gewesen sei. Q2 habe eben eine andere Gemeindetradition über die Bergpredigt Jesu schriftlich aufgezeichnet als Q1. Nun endlich hat das kritische Gewissen der Theologen Ruhe gefunden, denn jetzt ist ja ihrer Meinung nach der Fall geklärt und alles in bester Ordnung. Für uns, die wir es ernster mit der Kritik meinen, bedeutet natürlich auch diese nochmalige Verschiebung ins mystische Dunkel der Gemeindelegende keine Lösung des Problems. Reißt man der Gemeindelegende die mystische Maske vom Gesicht, so werden Gemeindemitglieder, also die Urchristen, sichtbar. Das heißt, irgendwelche Urchristen müssten das getan haben, was man bei anderen Urchristen, nämlich Evangelienschreibern und Bearbeitern, selbst für unmöglich hält, nämlich allbekannte und anerkannte Reden und Taten Jesu in willkürlicher Weise zu verändern. Schaltet man aber Willkür aus, so könnte die Zerspaltung der Überlieferung in zwei sich widersprechende Teile derart, dass sogar die wichtigsten und bekanntesten Fakten des Lebens Jesu in Mitleidenschaft gezogen sind, nur noch eine Ursache haben: epidemische Gedächtnisschwäche der ersten Christen. Da diese Ursache aber keine natürliche ist, worüber der Leser bereits im zweiten Teil Aufklärung fand, so bleibt das ganze Phänomen eben mit natürlichen Mitteln unerklärbar. Woraus folgt: wir haben es mit einem künstlich erzeugten Phänomen zu tun.